1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, und schon wieder ist das Wochenende vorbei und wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Ich begrüße euch zu einer neuen Talkwoche und die beginnt mit einer offenen Themennacht. Ihr könnt euch hier bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anruf heute Nacht, der heißt Raimund und ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Raimund. Hallo? Raimund? Nein. Nicht Raimund. Hier ist Dunja. Ach, hier ist Dunja. Hallo, Jürgen. Das war... Entschuldige, ich habe mich hier verguckt. Ich bin schuld. Asche auf mein Haupt. Dunja. Du bist also eine Frau. Jetzt hatte ich gerade schon einen Mann hier. Dunja, 37. Das habe ich nichts gesagt. Dunja, was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, also ich rufe an, um meine Geschichte zu erzählen und um die Menschen vielleicht etwas zu sensibilisieren. Mhm. Ich bin gespannt auf deine Geschichte. Ja, also ich bin seit 2,5 Jahren mit einem Mann sehr eng befreundet, der im Gefängnis sitzt. Mhm. Nicht in Deutschland, sondern in den Vereinigten Staaten, in Alabama. Oh. Und er sitzt dort in der Todeszelle. Seit 2,5 Jahren? Ja, das ist korrekt. Was heißt befreundet? Wir sind sehr eng befreundet. Gut, es ist natürlich keine Liebesbeziehung in dem Sinne, wie man sie hat, wenn man in der gleichen Stadt wohnt und die Möglichkeit hat. Aber bist du denn in diesen Mann verliebt? Ja. In gewisser Weise? Ja. Wie hast du ihn kennengelernt? Also im Prinzip habe ich ihn über das Internet kennengelernt. Ich bin Mitglied einer Organisation, die heißt Alive. Ja. Diese Organisation setzt sich ein für Menschen, die in der Todeszelle sind, also setzt sich ein für Die setzen sich ein für die Abschaffung der Todesstrafe, ne, wolltest du sagen. Du bist auf ihn aufmerksam geworden durch diese Organisation. Aber wie hast du denn den ersten Kontakt dann zu ihm bekommen? Per Brief oder wie ging das? Ja, richtig. Also diese Organisation, und schönen Gruß hier an die Petra Hermanns, diese Organisation ermöglicht Menschen, die in der Todeszelle sind, also Brieffreunde-Gesuche ins Internet zu stellen. Und das hat er auch getan. Und die dürfen das auch? Ja, das ist erlaubt. In Alabama ja. Ja. In Florida zum Beispiel ist dies nicht erlaubt. Weswegen ist er zum Tode verurteilt worden? Wegen Mordes. Was sagt er selbst? Gesteht er diese Tat? Ja. Ja. Was ist genau vorgefallen? Ja, also was ich hier sagen kann, ist, dass er nicht alleine unter Drogeneinfluss einer jungen Frau das Leben genommen hat. Wie hat er der jungen Frau das Leben genommen? Er hat sie erschossen. Und warum hat er sie erschossen? Ja, also wenn man sich jetzt wirklich mal klar ist, dass die Statistiken sagen, bei 10 Überfällen in den USA von 7 schießen die Täter. Bei 7 von 10 Überfällen. Also es war ein Überfall. Es war im Prinzip ein Überfall, ja. Auf was ein Überfall? Auf diese junge Frau. Achso, die war nicht irgendwie in einem Geschäft oder einer Tankstelle oder so. Die Frau wurde überfallen von... Ich kann jetzt natürlich nicht genau erzählen, was passiert ist. Warum nicht? Also es war im Prinzip so, dass es natürlich darum ging, sich im Prinzip Geld für Drogen zu besorgen. Hat sie die Frau auf offener Straße überfallen? In ihrem Auto. In ihrem Auto. Du erzählst das mit so einem gewissen Unterton. Vielleicht tue ich dir auch Unrecht. Ich frage dich deshalb ganz klar. Hast du in gewisser Weise ein Verständnis für die Tat? Ich erzähle das mit diesem Unterton, weil es mir natürlich unangenehm ist, über diese Sachen zu sprechen. Das sind ja persönliche Sachen, die auch nicht von mir sind. Ich bin ja nicht er. Ja, okay, aber die sind ja öffentlich bekannt. Darüber wurde ja wahrscheinlich geschrieben in den USA, ja, es wurde verhandelt. Ja, das ist richtig. Habe ich Verständnis für diese Tat? Nein. Ich finde, einen Menschen zu töten, ist generell falsch. Mhm. Wie urteilst du denn dann über ihn? Hast du es ihm vergeben? Ich maße mir nicht an, dass ich zuständig bin, ihm das zu vergeben oder nicht zu vergeben. Mhm. Ich denke, das muss er sich selbst vergeben. Vergibt er es sich selbst? Nein. Nein. Bereut er die Tat? Absolut. Mhm. Hast du ihn eigentlich auch schon mal gesehen? Ja. Ich besuche ihn. Das heißt, man kann dann dahin fahren und in einer Zelle wahrscheinlich beaufsichtigt von... Oder erzähl du, wie geht das ab? Nein, also natürlich darf ich nicht in seine Zelle. Nein, nicht in seine Zelle, das ist klar, in so einen Besucherraum. In einen Besucherraum, oder? Ja, natürlich. Ja. Ja, es ist ein ungefähr... Wie groß? 30, 40 Quadratmeter großer Besucherraum, in dem also Tische halt mit festen Stühlen sind, die auf eine gewisse Art angebracht sind, dass man sich nur auf eine gewisse Art zueinander setzen kann. Befindet sich zwischen euch eine Glasscheibe? Nein, nein. Das ist nicht wie in Texas. Ja. Also in den meisten Staaten der USA können Todestraktkandidaten nur No-Contact-Visits, also wie du jetzt sagst, im Glaskasten Besuche bekommen. Aber das ist da in Alabama anders. In Alabama ist es anders. Bist du dann mit ihm alleine, plus Sicherheitspersonal natürlich, oder sind da auch noch andere Gefangene, die auch Besuch bekommen? Da sind bis zu 15 Männer, die alle zum Tode verurteilt worden sind. Nein, ich meine, in diesem Besucherraum bist du dann mit ihm alleine da sind auch noch andere da auch noch dabei. Selbstverständlich. Und die kriegen dann auch Besuch und dann sitzen alle da an den Tischen. Selbstverständlich. Ah ja. Die sitzen an Tischen, ja. Wie lange hast du jetzt Kontakt mit ihm? 2,5 Jahre. Ah ja, genau, hast du gerade gesagt am Anfang, 2,5 Jahre. Wie kannst du mir das erklären, dass du dich in diesen Mann verliebt hast? Weil ich noch nie einem Menschen begegnet bin, der so offen war, so irgendwie auch sozusagen auch auf diese Stärke gezeigt hat in seiner Offenheit und gleichzeitig so wahnsinnig verletzlich und auch sehr, sehr sensibel und sehr einfühlsam. Denkst du immer, wenn du mit ihm sprichst, wie oft warst du schon da? Oh, 9-mal. 9-mal schon? Mhm. Hast du, wenn du ihm gegenüber sitzt, auch immer seine Tat vor Augen, dass er ein Menschenleben ausgelöscht hat? Nein, absolut gar nicht. Wenn ich ihm gegenüber sitze, vergesse ich das. Mhm. Ich weiß es zwar irgendwo im Hinterkopf, aber nein. Nur ist das ja eine völlig wahnsinnige Situation letztendlich. Du wirst ja nie mit diesem Mann in eine Beziehung treten können, weil er entweder stirbt durch die Todesstrafe oder sollte er begnadigt werden, sein Leben lang im Knast sitzt? Du sagtest eine Beziehung haben und du meinst damit natürlich im herkömmlichen Sinne zusammen eine Wohnung teilen, zusammen den Alltag teilen. Mhm. Das ist richtig, ja. Mhm. Aber eine Beziehung kann man auch so haben. Wir versuchen so viel wie möglich miteinander zu teilen. Das ist natürlich von der... Aber ist das nicht wahnsinnig frustrierend für dich, zu wissen, dass ihr letztendlich keine Zukunft habt? Ich sag mal so, er ist seit 2,5 Jahren mehr für mich da und gibt mir mehr, als jede andere Beziehung mir vorher gegeben hat. Es bleibt ihm ja auch gar nichts anderes übrig. Er hat ja auch gar keine andere Möglichkeit. Wie meinst du das? Naja, ich meine, er ist ja in einer furchtbaren Situation und da nimmt man ja jeden Strohhalm dankbar an. Ja. Ja. Aber glaubst du nicht, dass man irgendwann Dankbarkeit von etwas anderem unterscheiden kann, vor allen Dingen, wenn man schon, also wie ich bin keine 17 mehr, ich habe auch Lebenserfahrung. Hm. Hast du schon längere Beziehungen gehabt? Ja. Ja. Hm. Du hast gesagt, dass ihr vor 2,5 Jahren in Kontakt getreten seid. Das ist korrekt. Wie lange sitzt ihr denn schon im Gefängnis? 19 Jahre. 19 Jahre schon? Und er ist vor 19 Jahren schon zum Tode verurteilt worden? Das ist korrekt. Das ist ja eine unfassbare Folter für einen Menschen. Warum zieht sich das so lange hin? Das liegt, also ich bin erstmal froh, dass sich das so lange... Ja, natürlich, aber ich versetze mich gerade... Die Berufungen, das ist das amerikanische Rechtssystem. Man hat da halt sehr viele Berufungsinstanzen. Und solange die nicht bis zum Letzten durchlaufen sind, wird Gott sei Dank kein Hinrichtungsdatum ausgesprochen. Wie viel Zeit habt ihr noch? Wann ist die letzte? Das weiß niemand. Das weiß niemand. Also die letzte Berufungsinstanz kann sich noch lange hinziehen. Ja. Mhm. Ja, Dunja, das ist ein, finde ich, sehr, sehr außergewöhnlich und sehr interessant. Wenn auch für sehr viele Menschen nicht nachvollziehbar. Dennoch, dieser Mann hat etwas sehr Schweres, er trägt eine sehr schwere Schuld. Da müssen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten. Das siehst du ja auch. Natürlich. Dennoch bist du natürlich für ihn ein Engel, dass du da bist. Das muss man auch so sehen. Und aber er auch für mich? Ja, natürlich. Ja, klar. Ich glaube es dir. Und... ja, ich auf jeden Fall möchte ich auch nochmal sagen, dass ich die Arbeit eurer Organisation sehr wertschätze und sehr gut finde und dass man alles tun muss, um zu bewirken, dass die Todesstrafen auf der Welt abgeschafft werden. Das finde ich ganz wichtig. Ach. Deshalb habe ich auch angerufen. Liebe Dunja, dann danke ich dir für deinen Anruf. Danke, Jürgen. Und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So. 0800 220 5050. Unsere Nummer. Wenn ihr uns hier erreichen wollt und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, dann wählt diese Nummer. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 220 5051. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Ralf. Und Ralf ist 50. Guten Morgen, Ralf. Hallo, guten Morgen, ja. Hallo, Ralf. Weswegen rufst du an? Ja, wie gesagt, ich habe letzte Woche Geburtstag gehabt, am Dienstag, da wollte ich schon mal anrufen. Ich gratuliere nachträglich. Ja, da bin ich gerade 50 geworden. Ja. Das war eigentlich ein sehr trauriger Geburtstag, weil ich bin krank, seit über 10 Jahren, 11 Jahren jetzt schon, ja. Ja, was hast du? Ich habe eine Muskelentzündung, habe ich. Ja. Mhm. Das Ganze nennt sich Polymyositis. Ja, wie macht sich diese Muskelentzündung bemerkbar? Dass sich die Muskeln immer mehr abbauen. Ach, das heißt, du wirst immer schwächer? Ja, von der Kraft her. Von der Kraft her. Ja. Also es ist manchmal so, dass ich nicht mal mehr eine ganz normale Cola-Flasche, so eine PET-Flasche, am Schraubverschluss aufbekomme. Mhm. Weil das mir zu schwierig ist dann. Verstehe. Ja, oder Treppensteigen kann ich so gut, was heißt so gut, ich kann es gar nicht mehr. Aber du kannst dich noch bewegen, eigenständig. Ja, ich laufe halt zu Hause in der Wohnung mit dem Rollator rum. Mhm. Ne? Aber dann habe ich mir schon extra ja so ein Bett gekauft, auch so ein elektronisches da, ja, wo man hoch und runter fahren kann, weil ich komme sonst nicht mehr hoch. Ja. Ja? Kannst du dich denn alleine waschen? Es geht das noch gerade. Also ich bin jetzt gerade dabei daran, einen neuen Antrag zu stellen auf eine Pflegestufe, weil das erste Mal hat man mir alles abgelehnt. Mhm. Ja, da hat das Fräulein gesagt, was mich dann besucht hat, ja, das könnt ihr ja noch alles selber machen, mhm, aber es ist halt immer schlimmer, jetzt muss ich es doch noch weiter nochmal probieren. Jetzt hast du seit über 10 Jahren, sagst du, diese Erkrankung. Ja, seit Dezember 99. Ja. Kann man therapeutisch gar nichts machen? Nee, also das ist ja das Problem. Die wissen ja bis heute, ich war damals in sämtlichen Krankenhäusern drin, was es nur gibt hier bei mir in der Umgebung, auch Universitätskliniken, gell? Hm. Und die haben alle zu mir gesagt, also wissen Sie, Sie sind eigentlich kerngesund, nur Ihr Muskelgewebe. Das ist total entzündet. Und wenn ich gefragt habe, ja, woher kommt das, wissen Sie es nicht. Die haben mich 3-4 Mal auf AIDS untersucht, ja, die haben mich auf MS untersucht. Aber es gibt eine Diagnose für diese, es gibt also, die Erkrankung ist der Medizin schon bekannt, die du ja, hast. Ja, Polymyositis, mhm, im Internet gibt es das ja, gell? Wie viele Menschen haben das in Deutschland? Anscheinend sehr, sehr wenig. Daher wird da nicht viel geforscht und es gibt keine Medikamente. Ja, wird überhaupt so gut wie gar nicht erforscht. Ja, ich musste Cortison nehmen am Anfang, da haben sie mich gleich vollgestopft. Ja, hat aber nicht viel genutzt. Ja, da waren meine Eltern natürlich, waren die entsetzt. Oh, da wirst du dick, du bläst auf und so mhm, weiter, gell? Mhm. Wie man so etwa kennt. Ja. Ja, bei mir ist nicht ein Gramm mehr geworden, gar nichts. Hat es denn eine gewisse Wirkung zumindest gehabt? Nee, überhaupt nicht. Auch null. Nicht. Das heißt, du nimmst heute gar keine Medikamente mehr ein? Nee, es gibt nichts. Hm. Ich war bei 3 Heilpraktiker, der eine pendelt mir vor der Stirn rum, der andere haut mal Nadeln rein, gell? Mhm. Aber es hat nichts genützt. Merkst du denn beispielsweise, wenn du an deinem Verhalten, dass sich die Krankheit vielleicht etwas abbremst oder beschleunigt, mhm, zum Beispiel am Essverhalten? Nee, auch nicht. Ich esse eigentlich jede Menge. Mhm. Ich kann mir abends da hier, weil ich sitze ja eigentlich fast nur zu Hause rum vom Fernseher. Na, auf die Menge kommt es ja vielleicht nicht an, vielleicht kommt es auf den Inhalt an, dass du, hast du schon mit sehr gesunder Ernährung ausprobiert und versucht? Ja, habe ich auch. Ich esse viel Gemüse, mhm, Obst, ja, das tun sie meine Eltern immer dann mir bringen, gell? Ja. Und so weiter. Ich kann auch abends da sitzen, auch Süßigkeiten essen, dann habe ich zum Beispiel wieder eine Heizung auf dem Steg, dann machen wir das mal wieder. Gell? Also alles möglich, ich kann alles machen. Das heißt, dieser einher mit dieser Erkrankung geht auch noch das Phänomen, dass du nicht zunimmst. Ja, ich kann essen, was ich will. Ja. Ja. Und also, du sogar abnimmst, oder? Es wird sofort verbrannt. Ja. Ja? Mhm. Das ist das Problem. Wie ist der weitere Verlauf dieser Erkrankung? Also, mein Hausarzt hat sich noch nicht dazu geäußert, aber so wie ich weiterdenke halt bei mir, weil es hat sich in den letzten 2 Jahren irgendwie dermaßen verschlechtert, dass ich jetzt irgendwann mal im Rollstuhl komplett sitzen würde. Und, ja? Und im weiteren schlimmen Verlauf irgendwann im Bett liegen musst. Irgendwie mal, ja. Ich habe dich so vor Augen, wie du dich gerade beschrieben hast, so als ein Mann so aus Haut und Knochen. Ja, also wenn du ja die Bilder kennst von die Lager damals, gell, so. Die Befreiten damals. So schlimm ist es. Wie viel wiegst du denn dann? Ja, so um die 42 Kilo. Und wie groß bist du? 1,81. Oh je, das ist wirklich dann sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr dünn. Ja, natürlich, ja. Das heißt, meine Hüftknochen, die schauen raus, das knallt, gell? Ja, das heißt, du isst so viel. Ja. Und trotzdem nimmst du nichts zu und die Muskeln bauen sich zudem auch noch ab. Ja, ja. Mhm. Betrifft das auch den Herzmuskel zum Beispiel? Ist der auch entzündet? Ja, ich hoffe es ja nicht. Also manchmal schlägt das Herz auch ein bisschen arg schnell immer, gell? Mhm. Also ich merke das schon. Aber hat man dich daraufhin auch schon untersucht? Ja, alles. Aber da, also da ist man... In sämtlichen Röhren, was es gibt, mhm, gell, Chemo, die Kernspinnen und alles, mhm, mögliche, gell? Ich war überall drin. Wenn du so extrem abnimmst und mit 1,81 Meter nur 40 Kilo wiegst, ja, überkommt dich da nicht manchmal die Angst, dass du einfach an Schwäche sterben wirst? Ja, doch, schon manchmal, ja. Aber deswegen hat es mir gewundert, dass ich überhaupt noch meinen 50. schaffe. Ja, ja, ja. Das heißt, du hast dich da schon mit abgefunden, dass du nicht mehr so sehr lange leben wirst. Irgendwann mal ja. Mhm. Ne? Wie lebst du? Lebst du alleine? Ich bin alleine. Ganz ja. alleine. Ja, aber ich wohne in dem Haus jetzt. Ich bin vor 2 Jahren umgezogen. In dem Haus wohne ich jetzt hier für betreutes Wohnen für alte Leute. Ah ja. Ja, weil in meiner alten Wohnung konnte ich nicht mehr hin. Das war im ersten Stock. Wie ist denn das für dich? Was ist das für ein Gefühl? Du wohnst im Haus für betreutes Wohnen für alte ja. Leute. Und du bist ja noch nicht so alt, wie vielleicht da viele andere Leute sind. Ja, ich bin mit 48 bin ich reingekommen, gell? Wie fühlt man sich dann in so einer Wohnumgebung? Na, sagen wir so, ich komme mit den Leuten hier eigentlich ganz gut zurecht, gell? Ja. Die erzählen mir halt alle viel vom Weltkrieg. Ich höre halt gerne zu. Ja, also sind es dann schon sehr alte Leute, die das miterlebt haben? Ja. Warst du denn mal früher in einer Partnerschaft? Ja, habe ich mal gehabt, ja, aber das ist jetzt schon gut fast 20 Jahre her. Ach so, das heißt, als die Krankheit begann, warst du schon solo? Ja, da war ich schon solo, ja. Wie lange hast du denn dann noch arbeiten können, nachdem die Krankheit begann? Ja, okay, das Ganze hat angefangen 99 im Oktober, ja. Mhm. So Anfang Oktober hat es angefangen, da habe ich gemerkt, dass ich auf einmal nicht mehr die Treppen steigen konnte. Und dann bin ich zum Hausarzt gegangen, hat er mich untersucht und hat es dann im Blut festgestellt, dieser gewisse CK-Wert. Mhm. Und dann hat sich aber dieser CK-Wert immer weiter gesteigert, bis er zu mir dann gesagt hat, ich muss ins Krankenhaus. Und das war am 6. Dezember, am Nikolaustag 99. Ach, und seitdem kannst du auch nicht mehr arbeiten? Und das war am Montag. Ja. Und am Freitag davor, das war mein letzter Arbeitstag. Seitdem bin ich krank, ja. Was hast du denn gearbeitet? Ja, ich war Lagerist bei einer großen Automobilfirma. Verstehe. Ja. Diese Erkrankung, die ja so merkwürdig verläuft, geht die auch einher mit starken Schmerzen? Nee, überhaupt nicht. Nichts, gar nichts? Ich hab nur Schmerzen, wenn ich hinfall, wenn ich mich irgendwo anschlag, das ist klar. Das heißt, du merkst die Erkrankung nur durch deine Schwäche? Ja. Und durch die Kraftlosigkeit, dass du kaum noch was machen kannst. Ja. Mhm. Wie lebst du so? Fühlst du dich sehr einsam und alleine? Ja, natürlich, ja, logisch. Ja. Ich bin eigentlich fast nur noch mehr zu Hause in meiner Wohnung. Ich habe mal hier alles drin neu gekauft von der alten Wohnung, habe ich alles rausgeschmissen, gell? Mhm. Habe mich komplett neu eingerichtet. Okay, ist eine schöne Wohnung hier, 2 Zimmer und so weiter, alles ebenerdig. Ich habe mir ein Sofa gekauft, ein großes, wo ich mich hinlegen kann, habe das aber höher legen müssen, also mit neuen Füßen unten drunter, weil normalerweise ein Sofa hat so um die 40 Zentimeter, gell? Ich brauche 70 Zentimeter, damit ich mich von dort abstoßen kann, dass ich auf meinen Rollator wieder mich festhalten kann, damit ich da durch die Wohnung laufen kann. Verstehe. Ja. Wenn man so früh schon krank ist oder nicht mehr arbeiten kann, wie sieht das denn finanziell aus? Kommst du da einigermaßen über die Runden? Ja, okay, mit dem kann ich nicht klagen. Ich bekomme eine Rente von der LVA, kann man sagen. Ja. Eine Erwerbsunfähigkeits- oder wie es heißt, der Rente. Ah, verstehe. Von meinem alten Betrieb, weil ich lang genug dabei war, noch eine Betriebsrente. Mhm. Ja. Also von dem her kann ich nicht klagen. Ja. Bist du im Internet? Ja, ich bin jeden Tag im Internet. Hast du denn mal versucht, mit anderen Betroffenen, wenn es auch sehr wenige nur gibt, Kontakt aufzunehmen? Habe ich auch schon, ja. Ich bin jeden Tag eigentlich im Internet drin, ja. Wenn ich morgens aufstehe, das Erste, was ich anmache, ist das Internet. Ja, genau, ja. Ja. Hat dir das denn ein bisschen was gebracht? Nein, weil die Leute, die wir als Staff kennengelernt haben, die haben alle irgendwie dermaßen Schmerzen, dass sie sich fast gar nicht mehr bewegen können. Und da habe ich mir gedacht, das hat also irgendwie mit meiner Krankheit so gut wie gar nichts zu tun. Ja, verstehe. Aber es gibt anscheinend so viele verschiedene Arten. Vielleicht, Ralf, hat uns ja jemand zugehört, der genau so ein Krankheitsbild hat, wie du es hast. Kann ja sein. Das wäre nicht schlecht, ja. Würden wir gerne, biete ich dir an, einen Kontakt dann herstellen zu dir. Das wäre nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Es kann ja sein. Wir werden ja in Österreich und der Schweiz auch gehört und gesehen und vielleicht meldet sich jemand und dann stellen wir den Kontakt her. Das verschwäche ich dir. Das wäre nicht schlecht, ja. Dann wünsche ich dir alles Gute. Ja. Und wünsche dir vor allen Dingen, dass du noch lange alleine gut zurande kommst. Ja, okay. Ich habe halt, wie gesagt, immer noch meine Eltern, die kommen vorbei. Ja. Ja, und so ein paar Freunde kommen auch noch mal ab und zu vorbei. Ja. Aber mein Einkauf wird erledigt auch. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Gute, Ralf. Ja. Und wie gesagt, wenn jemand sich bei uns meldet, wir stellen den Kontakt gerne her. Mhm, danke, ja. Dann, Ich möchte noch schön was loswerden, und zwar, also ich finde deine Sendung so super. Dankeschön. Und was mich so dermaßen begeistert, dabei schaue ich echt jede Nacht, weil ich ja nichts zu tun habe, gell? Was mich so begeistert, dass so viel ältere Leute Zeit haben, so lange noch zu warten bis um 1 Uhr. Ja, das wundert mich auch immer. Also das ist sagenhaft, 80-, 90-Jährige. Ja, ja. Wenn genau. ich da an meine Oma denke, die geht um 8 Uhr abends ins Bett, gell? Ja. Also ist sagenhaft. Lieber Ralf, danke dir und alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. Gern, ja. Ciao. Tschüss. So. Meine Lieben, hier ist jemand, da steht hier in meinem Computer Unbekannt. Hallo, Herr oder Frau Unbekannt. Hallo? Ja. Möchtest du unbekannt bleiben oder sagst du mir deinen Vornamen? Mia. Bitte? Mia. Mia? Ja. Mia. Wie alt bist du? 24. 24? Ja, genau. Über was reden wir, Mia? Ja, ich hatte letzten Freitag angerufen und wurde jetzt halt nochmal zurückgerufen. Mhm. Ja. Es geht um meinen Freund, der hat die Hochzeit abgesagt. Die sollte jetzt im März oder im Mai stattfinden. Eure Hochzeit? Ja. Die sollte jetzt bald im März stattfinden? Ja, wir hatten gesagt März oder Mai und ja. Und die Vorbereitungen laufen schon? Ja, also so intern, ja, sind die gelaufen. Also alle wussten schon Bescheid und ja. Und jetzt will er nicht? Nee. Warum nicht? Ja, das ist, warum nicht? Das ist, er hat gesagt, er ist sich nicht hundertprozentig sicher und ja. Wie lange seid ihr denn schon ein Paar? 5 Jahre. 5 Jahre schon? Wir kennen uns seit 7 Jahren und seit 5 Jahren zusammen. Und wann ist die Entscheidung getroffen worden, wir heiraten jetzt? Vor etwa einer Woche. Ach so, vor einer Woche erst? Ja. Ja, da könnt ihr noch nicht viel vorbereitet haben. Ach so, nein, dass das nicht stattfindet. Ach so, nein, ich meine, wann habt ihr beiden beschlossen, wir heiraten? Ja, darüber haben wir schon seit 2 Jahren geredet. So lange schon, also das war ein großes Thema und genau. Man sollte auch hoffen, dann man hat viel darüber nachgedacht. Genau, wir waren seit wann waren wir verlobt? Seit 2 Jahren, 2, 3 Jahren waren wir dann verlobt. So, jetzt sagt dir der Typ, sage ich mal so flapsig, vor einer Woche, ich will dich jetzt doch nicht heiraten. Genau. Dann musst du doch erstmal geschockt gewesen sein. Ja, das war auch so. Wie reagiert man denn da? Ja, ich hatte gerade unseren Sohn gestillt. Ach, ihr habt ja auch ein Kind zusammen. Richtig, er ist jetzt knapp 4 Monate. Ja. Und ja, und dann sagt er, ja, da hatte ich ihn angesprochen, soll ich ja ein bisschen langsam mal gucken. Ne? Ich sag, sonst stehen wir da und nichts ist fertig, nichts ist geplant. Ich sag, du wolltest einen Raum mieten und so. Ich sag, schwierig manchmal einen zu bekommen. Und ja, und da sagt er mir dann so, ja, ich will dir was sagen. Und ja, ich so, ja, was denn? Ne? Und dann sagt er mir halt so, ja, ich weiß nicht, bin mir da nicht so sicher und ja. Aber hast du denn spontan gesagt, warum, oder konntest du gar nicht fragen? Ja, doch, sicher. Ich habe ihn gefragt, wieso. Und es hat echt 2 Tage gedauert, bis wir da überhaupt da irgendwie hinterkamen, warum. Weil er hat, weiß ich nicht, eigentlich total wirr geredet. Ich habe ihn gar nicht verstanden eigentlich. Ja. Es war wirklich zusammenhanglose Sätze, die er mir da zur Begründung gegeben hat. Bist du denn heute ein bisschen schlauer? Ja, also soweit ich das jetzt rausgehört habe, ist er sich einfach unsicher und ja, ein bisschen Angst, sich da so endgültig zu binden. Also du bist sicher, dass er keine andere Frau hat? Nee, das auf keinen Fall. Auf keinen Fall? Nee, doch, nee, das glaube ich nicht. Nein. Das ist einfach so seine innere Unsicherheit. Richtig. Sich jetzt endgültig zu binden. Ja, obwohl er ist ein unsicherer Mensch und Erstaunt dich das, dass er sich so verhält? Sagen wir mal so, es hat sich jetzt genau Anfang des Jahres alles verändert. Der Kleine ist im November geboren, das war halt Ende des letzten Jahres und ab dem 1. Januar hat er seinen Job bekommen. Mhm. Und jetzt hat sich halt so viel verändert und ich glaube, das hat ihn alles sehr unsicher gemacht. Der Kleine, der Job. Mhm. Eigentlich könnte man ja sagen, tolle Lebensveränderung, da ist jetzt ein Kind und ich habe einen guten Job. Ja, wirklich. Eigentlich ist alles gut. Wie lange wohnt ihr denn schon zusammen? Wir wohnen, ja, also im Grunde kann man sagen 2 Jahre. Also ist ja quasi alles so wie verheiratet. Kind ist da, wohnt zusammen. Und er hat nur von dem letzten offiziellen Schritt, da irgendwas zu unterschreiben und das offiziell zu machen, da hat er Angst vor. Richtig. Du sagst gerade, er ist ein unsicherer Typ. Ja. Generell. Er will immer hundertprozentige Sicherheit bei allem, was er macht. Das heißt, vielleicht hättest du es auch erwarten können, dass er da wird. Ja, also, so innerlich war es so ein bisschen so. Aber was heißt das jetzt? Was heißt das? Er will nicht heiraten, aber er will mit dir zusammenbleiben oder wie? Ja, richtig. Und du, was willst du? Ja, das weiß ich nicht so genau. Mir fällt das im Moment sehr schwer. Mhm. Alles erinnert mich daran und ich hatte das Brautkleid ausgesucht, angezahlt schon. Es wurde schon zugeschnitten. So weit ist es schon. Das Brautkleid ist schon angezahlt. Ja. Wie viel hast du gezahlt? 100 habe ich angezahlt schon. Das Geld ist weg, ne? Ja. Mhm. Weil das wird schon verändert, das Kleid. Und ganz viele Leute in der Verwandtschaft, Bekanntschaft wissen ja auch, wussten Bescheid, dass das geplant ist. Eigentlich alle, ja. Was sagst du denn den Leuten jetzt? Er will nicht? Ja. Ja, musst du sagen. Ja, also eigentlich schieben wir die finanziellen Gründe einfach vor. Eine Hochzeit ist teuer und ja. Ich wäre an deiner Stelle sehr verunsichert, was die Beziehung anbelangt. Ja, richtig. Das ist im Moment auch mein größtes Problem. Vor allem mit dem Kleinen auch. Und hältst du es für möglich, dass durch das Kind er irgendwie irritiert ist und eigentlich gar nicht so will mehr mit euch zusammen? Nee, also der Kleine ist sein größtes Glück. Ah ja. Das ist halt alles, das ist ja genau das, warum ich das überhaupt nicht verstehe. Es ist eigentlich alles bestens und... Na, es ist wirklich absurd, weil an eurer Lebenssituation würde sich ja überhaupt nichts verändern durch die Heirat. Nee, im Gegenteil. Also er verdient jetzt nicht schlecht. Er würde dann noch ein bisschen mehr verdienen. Richtig. Ist ja alles klar geregelt. Richtig, wir wollen umziehen und die Wohnung würde dann auch ein bisschen teurer werden, weil er ein Arbeitszimmer braucht. Wir brauchen ein Kinderzimmer, das haben wir alles jetzt nicht. Ich frage nochmal, du bist ganz sicher, dass er keine andere hat? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Ganz sicher. Da kennst du ihn so gut. Ja, wir waren 2 Jahre, bevor wir zusammenkamen, beste Freunde. Aha. Und ich habe ihn da auch erlebt, wenn er da mal jemand hatte. Aha. Und also, er hat auch gar keine Zeit eigentlich dafür, eine andere zu haben, weil er kommt direkt nach der Arbeit nach Hause und ist dann hier. Und was macht er vom Beruf? Bitte? Was macht er vom Beruf? Ist Diplom-Ingenieur. Diplom-Ingenieur. Mhm. Also wie gesagt, mich würde das sehr, sehr verunsichern und auch etwas verletzen. Oh ja. Bezogen auf die Beziehung. Weil ich würde denken, der ist sich meiner unsicher. Ja, das ist das Problem. Ich weiß im Moment überhaupt nicht, was ich denken oder fühlen soll. Ich bin einfach nur permanent unsicher und verletzt. Und und er kann das ja nicht noch näher erklären, wie du es mir jetzt auch schon gesagt hast. Außer dass er unsicher ist, weiter hat er dir ja auch nichts gesagt. Ja, genau. Interessant wäre ja, wenn man noch weiter jetzt bei ihm bohren würde. Die Unsicherheit muss ja auf etwas beruhen. Unsicherheit, die kommt ja nicht einfach, ich schneide ja nicht einfach so rein. Da steckt ja auch wieder was hinter. Was ist das? Ja. Vielleicht weiß er das ja gar nicht. Ja, das Gefühl habe ich auch. Weil ich habe lange versucht, mit ihm zu reden. Ich habe ja gesagt, ich erkläre es mir wenigstens. Ist er denn ein Typ, mit dem man eigentlich so auch über so Sachen ganz gut reden kann? Ja. Ja. Dann seid ihr eigentlich die idealen Kandidaten für eine Beratung, für eine Partnerberatung, Eheberatung, Partnerberatung. Ja, wir hatten sowas schon mal gehabt und es hat uns aber nicht so viel gebracht. Ja, wart ihr vielleicht bei der falschen Person? Ja, das kann ich. Eigentlich wär's wirklich ideal, wenn ihr zu dritt zusammensitzt mit einem neutralen Menschen daneben und mal so in ganzer Ruhe alles durchgeht. Hm. Vielleicht ist dann eher die Möglichkeit gegeben, dass man an ihn rankommt, als du alleine. Hm. Ich würde es an deiner Stelle eigentlich fast nochmal einfordern, das zu machen. Ja, also... Du kannst nicht einfach so im Nebel stehen bleiben. Er möchte das ja fast mehr als ich. Ja, dann mach es. Aber ich, für mich ist das ja schwierig, das so offen zu legen vor jemand anderem. Und ach was, du hast es mir jetzt auch so offen erzählt. Nee, wir telefonieren das dritte Mal. Ja, siehst du. Und das ist dann, du musst dir diese Berater vorstellen wie ein Arzt. So, ja. Das ist halt deren Job, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Was hast du für eine Alternative? Es einfach so laufen zu lassen? Nee, also ich bin überlegen, ein bisschen Distanz zwischen uns vielleicht mal zu bringen. Wie sehe die aus? Ja, zum Beispiel in Form von einer Mutter-Kind-Kur mit meinem Sohn, dass ich mal für 2-3 Wochen wegfahre. Gute Idee. Finde ich auch eine gute Idee. Könntest du erstmal machen, ja? Ein bisschen Abstand. Ja. Das ist halt genau das, was im Moment schwierig ist für mich, weil einerseits möchte ich in seiner Nähe sein und Na gut, aber das zwei Wochen. Wir haben halt nicht viel Zeit miteinander im Moment. Gut, aber 2-3 Wochen nach einer solchen Irritation finde ich eine tolle Idee. Mach das. Mhm. Danach kann man, da tut sich wieder was in den 2-3 Wochen bei dir. Danach kann man das ja zusätzlich nochmal anschieben, so eine Beratung. Mhm. Ja. Also das würde ich wirklich dringend empfehlen, weil ich weiß sonst gar nicht, wie man weiterkommt. Ja, ich weiß im Moment auch einfach nicht, ob ich das kann. Ich meine, es ist die Frage, die ich mir immer stelle, so kann ich jetzt mit dieser Verletzung auch mit ihm zusammen sein? Weil es tut wirklich sehr schwer. Also bei mir geht es auch echt aufs Körperliche. Ja, denn letztendlich heißt das, was er gemacht hat, heißt ja nicht nur, ich bin mir unsicher, dich zu heiraten, sondern das heißt, ich bin mir auch deiner unsicher. Ja. Das heißt das. Und damit kann man eigentlich als Partner nicht gut leben. Deshalb würde ich es dringend empfehlen. Ihr habt nichts zu verlieren. Entweder kommt er vielleicht wieder an einen Typ, wo das nichts bringt. Okay, dann habt ihr es ausprobiert. Hm. Würde ich dir gerne noch meinen Psychologen anbieten, was seine Meinung anbelangt und dass er dir vielleicht noch ein paar Adressen an die Hand gibt. Hm. Ja, hier der Kollege sagte vorhin, ob mein Freund vielleicht noch was sagen möchte. Ist er da? Der ist hier, ja. Ja, dann gib ihm mal bitte. Ja, Moment. Sehr gerne. Kleinen Moment. Wie heißt er denn? Jetzt ist er schon weg. Hallo? So, ja, schön, dass du da bist. Wie heißt du? Ich heiße Florian. Florian. Das ist aber nett, dass du auch ans Telefon kommst. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja, ich wurde überredet. Ja, also ich habe jetzt gerade alles gehört und du hast ja auch mitgehört, was Mia erzählt hat. Nee, habe ich nicht. Nee, aber sie hat mir das erzählt, wahrscheinlich genauso wie es war, dass du gesagt hast, ich bin mir unsicher und möchte die Heirat deshalb erstmal verschieben. Genau. Warum bist du dir unsicher? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also wir haben uns in letzter Zeit ein bisschen öfter gestritten und da war sie sich auch in dem Moment nicht sicher. Und ich weiß nicht. Ich kann es einfach nicht erklären. Ich fühle einfach im Moment nicht so, dass ich jetzt heiraten möchte. Aber ich hab gerade schon zu Mia gesagt, im Prinzip ändert sich ja an der Heirat nichts zu eurem jetzigen Umstand. Ihr wohnt zusammen, habt ein Kind und... Ja. Das heißt, du bist hier eigentlich auch deiner Freundin unsicher. In manchen Momenten schon, in manchen Momenten nicht. Ja. Und ich habe gerade zu ihr gesagt, ich fände es eigentlich ziemlich gut, wenn ihr zusammen zu einer Beratungsstelle gehen würdet. Ja. Dann kann man nämlich genau diese Momente, du sagst in manchen Momenten ja, manche nicht, dass man die Momente mal so ganz akribisch genau bespricht und zu dritt durchdiskutiert. Und dann kommt man weiter. Dir ist klar, dass es für sie natürlich eine Verletzung jetzt ist. Ja, natürlich. Dass sie damit auch nicht so leben kann, weil sie gar nicht weiß, was los ist. Ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Also ich konnte es ja kaum sagen, weil ich habe es einfach ihr will zu tun und na gut, aber du hast es zumindest ehrlich gesagt, das muss man ja auch anerkennen. Ja. Sie meinte gerade, dass sie vielleicht gerne mal 2-3 Wochen wegfährt, so im Mutter-Kind-Heim. Ja. Finde ich auch eine gute Idee, dann kann sie mal ein bisschen sich sammeln. Ja. Und danach würde ich wirklich vorschlagen, dass ihr zusammen zu einer guten Beratungsstelle geht, auch wenn ihr schon schlechte Erfahrungen gemacht habt, aber das kann ja nur besser werden. Ja, das stimmt. Ja? Florian, dann möchte ich dich bitten, jetzt aufzulegen und wir rufen euch gleich wieder zurück, das heißt mein Psychologe, und versorgt euch mit den entsprechenden Telefonnummern und Adressen. Ja. Und du grüßt Mia herzlich von mir. Mach ich. Ihr müsst das klären, sonst könnt ihr nicht gut weiterleben. Ja. Und ihr müsst ehrlich zueinander sein. Du musst ganz ehrlich sein, auch wenn es noch so weh tut. Ja. Ne? Das stimmt. Alles Gute, Florian. Du legst auf und ihr werdet gleich zurückrufen. Tschüss. Gut, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.39 Uhr und das ist eine schöne Zeit, finde ich, für unsere Domian-Postecke heute. Beginnen wir doch mit einer gar lustigen Karte. Das ist eine Postkarte. Ich kann sie mal in die Kamera zeigen und den Radiohörern erkläre ich sie. Es ist im Prinzip ein röhrender Hirsch vor einer tollen Kulisse. Bergkulisse und Erika schreibt uns, lieber Domian, ein Glück ist, dass in Liebespein die Menschen nicht wie Hirsche schreien. Liebe Grüße aus München von Erika. Ein Spaß. So, jetzt geht's aber mit ernsten Sachen weiter. Und zwar Caroline aus Bayern schreibt, hi Domian, Die Nummer mit dem 24-Stunden-Sklave vorige Woche in deiner Sendung war mir zu krass. Ja, du sagst immer, wenn es niemandem schadet und wenn alles freiwillig abgeht, dann sei das in Ordnung. Theoretisch stimme ich dir auch zu. Aber ich finde es pervers und ehrlich gesagt auch ein bisschen abstoßend. Vielleicht sind die Leute ja doch nur krank und eine gute Therapie würde sie von einem solchen Verhalten abhalten. Wie auch immer. Gut finde ich aber, dass auch solche geheimen Themen, über die sonst nirgendwo gesprochen wird, bei euch thematisiert werden. Dass solche Themen thematisiert werden. Caroline aus Bayern. Dann schreibt mir eine Jutta. Jutta schreibt, lieber Domian und Team, schon seit mindestens 12 Jahren bin ich treuer Domian-Fan. Mir fällt allerdings auf, in letzter Zeit, dass deine Sendung immer öfter für Werbung für Stefan Raab, Dirk Bach oder Oliver Pocher und Co. benutzt wird. Bekommt ihr dafür eigentlich Geld? Jutta, für jede Erwähnung dieser Namen, Stefan Raab, Dirk Bach, Oliver Pocher, bekomme ich bar Cash auf die Hand 5.000 Euro. Und dann lohnt sich das doch, diese Namen hier zu erwähnen. Nein, Spaß, Satire. Hallo, Spaß. Also natürlich nicht. Und ich weiß auch gar nicht, dass wir hier Werbung für Stefan Raab und Dirk Bach und Oliver Pocher machen. Weiß ich nicht. Wir haben ja über das Dschungelcamp gesprochen. Klar, da können die Namen fallen. Oder über Lena, da fällt der Name Stefan Raab auch. Ich bin mir da keiner Schuld bewusst. Und wir kriegen natürlich kein Geld, um nochmal ein dickes Ausrufungszeichen dahinter zu machen. Olaf22 schreibt, hi Domian. Wollte mich bei dir einfach mal bedanken. Ich bin seit vielen Jahren sehr krank und kann nicht mehr gehen. Genauer gesagt, ich muss immer im Bett liegen. Du gehörst zum ganz festen Bestandteil meines Lebens. Ich freue mich immer so auf 1 Uhr nachts. Und durch euch bekomme ich so viel über andere Menschen mit. Schönes, Trauriges, Abgefahrenes und auch Normales. Das finde ich ganz toll. Irgendwie ist das nachts um 1 immer wie in einer großen Community. Und ich fühle mich in dieser Zeit am wenigsten einsam. Bleib wie du bist und vor allem bleib uns noch ganz, ganz, ganz lange treu. Dann schreibt Regina, lieber Jürgen, liebes Domian-Team, wie so viele Menschen bin auch ich seit ewigen Zeiten Fan eurer Sendung. Ein riesiges Lob an dich, Domian, und auch an dein Team. Ihr fasziniert aber nicht nur menschliche Nachtschwärmer, sondern es gibt auch recht außergewöhnliche und andersartige Fans. Und einen dieser Fans, über den ich euch informieren möchte, lebt seit langem aus gesundheitlichen Gründen bei mir. Er ist nachtaktiv und zählt zu den schlauesten Lebewesen unserer Erde. Und beinahe jeden Abend lauscht er gebannt Domians Worten. Er ist keine Pflanze, wie neulich der Gummibaum bei euch. Der Fan ist 7 Jahre alt, aber trotzdem nicht minderjährig. So, ich will euch aber nicht weiter auf die Folter spannen, sondern schaut einfach auf das beiliegende Foto. Und das beiliegende Foto habe ich hier liegen. Und das ist wirklich sehr, sehr süß. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen erkennen kann. Dieser Fan, der kein Mensch ist, ist ein Fuchs. Ein süßer Fuchs. Und hier auf dem Foto sehe ich so ein Fenster und der Fuchs sitzt vor dem Fenster und guckt in den Fernseher, wo ich hier mein Bild und unser Logo hier sehe. Also der Fan ist ein Fuchs. Das finde ich sehr nett. So, und noch eine kleine Post von Roman aus Westerland. Von der schönen Insel Sylt. Hi Domian, kurze Frage an dich. Wer wäre für dich der ideale Gottschalk-Nachfolger? Harpe Kerkeling. Nee, das darf ich jetzt auch wieder nicht sagen. Dann denkt Jutta wieder, ich krieg 5.000 Euro von Harpe Kerkeling. Nein, aber ihn fände ich wirklich schon sehr, sehr ideal als Nachfolger von Gottschalk für Wetten, das Harpe Kerkeling. So, Ende der Postecke. Und wir machen weiter mit unserer freien Themennacht. Und hier ist Esra. Und Esra ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Esra. Hallo, guten Morgen. Hallo, Esra. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar, ich bin eben halt ein islamisches Mädchen. Ja. Meine Familie lebt sehr islamisch, sehr streng islamisch. Ja. Ja, und bei uns gibt es sowas eben halt nicht, ne? Mit Freund oder überhaupt generell irgendeine Beziehung zu einem Mann, ob das freundschaftlich ist oder wirklich einer festen Beziehung ist. Ja, und ich bin eben halt jetzt schwanger in der 8. Woche. Oh. Von mir weiß es keiner. Weder Freunde noch irgendjemand von der Arbeit oder von der Schule oder von der Familie, keiner. Hast und du? Ich weiß, ja. Ja, und ich weiß einfach nicht, wo mir gerade der Kopf steht, weil. Ich verstehe. Keine Ahnung. Ich verstehe. Hast du denn einen festen Freund, einen heimlichen festen Freund? Oder ja, ist das so passiert? Ich habe einen heimlichen festen Freund seit anderthalb Jahren. Mhm. Der weiß aber auch nichts davon. Der weiß davon auch nichts. Nee. Und ihr habt nicht verhütet? Schon, aber eben halt auf eine andere Art und Weise. Wenn ich die Pille nehmen würde, würde es zu Hause auffallen. Dann wird es heißen, warum nimmst du die Pille, ne? Mhm. Sonst gibt es sowas eben halt nicht. Und wie verhütet ihr? Oder habt versucht zu verhüten zumindest? Also schon mit Kondomen. Aber das war's. Aber das hat es dann offensichtlich nicht richtig gebracht. Anscheinend. Warst du denn beim Frauenarzt schon? Ich war schon beim Frauenarzt, ja. Ja. Ich bin in der 8. Schwangerschaftswoche. Mhm. Dieser Freund, den du hast, ist das ein türkischer, ein türkischstämmiger? Ja, auch sehr streng. Ja, aber ihr beiden seid hier in Deutschland geboren? Wir sind beide in Deutschland geboren. Das heißt? Er lebt aber trotzdem, dass wir eine Beziehung führen, lebt er trotzdem auch selber sehr islamisch. Mhm. Also, was heißt das? Er stand auch vor mir, dass ich nach dem Glauben 100% lebe. Und Sache ist eben halt so, also bei uns im Islam ist das so, dass man zusammen in die Moschee gehen kann und dann kann man sowas wie Halal, also das so wie, man lässt das so segnen. Mhm. Einem, bei euch ist das ein Priester oder Pastor, bei uns ist das, nennt sich das ein Hadji oder Imam. Mhm. Die segnen uns dann sozusagen, also die versprechen uns dann. Da kann man alleine hingehen, ohne Eltern, da gehen dann wirklich nur dieses Paar, geht dahin und seitdem sind ab diesem Punkt sind wir eigentlich freigegeben. Aber das ist eine ganz andere Sache, wie das jetzt gegenüber unseren Eltern ist. Was heißt also, frei? Was habe ich nicht verstanden? Ab diesem Punkt ist man freigegeben? Was heißt das? Ab diesem Punkt dürfen wir beide zusammen sein. Ach so. Sag ich mal. Ach so. Weil ihr dann quasi den Segen des Islams habt, der Religion genau. habt. Ach, das ist ja interessant. Das wusste ich auch noch nicht, dass es das so gibt. Das habt ihr beiden gemacht. Genau, und das haben wir beide gemacht. Mhm. In dem Punkt dürfen wir uns also auch berühren, wir dürfen auch zusammen sein, laut unserem Glauben, aber es ist eben halt noch eine andere Sache, wie das mit den Eltern ist. Also dürft ihr denn, lass mich kurz fragen, dürft ihr denn nach dem Glauben auch Geschlechtsverkehr haben, vorher, bevor ihr verheiratet seid? Wenn wir diesen Segen bekommen haben, ja. Ach so. Ja. Wenn wir den Segen bekommen haben, das ist bei uns wie eine Versprechung. Das heißt, wenn wir uns dafür entscheiden, das zu machen, dann müssen wir später auch heiraten. Mhm. Würdest du denn deinen Freund heiraten wollen? Also ich bin ja schon ein bisschen westlicher aufgewachsen. Also was heißt aufgewachsen? Jetzt nicht durch die Familie, aber ich habe viel westlicher. Durch die Umwelt hier, Freunde und ja, Schule genau. und so. Mhm. Habe ich mehr gesehen. Natürlich habe ich auch einige Sachen heimlich hinter meinen Elterns Rücken gemacht oder wie auch immer. Was hast du denn heimlich gemacht? Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen könnte mit ihm. Also wirklich mein Leben lang zu verbringen und mein Leben lang ein Kopftuch zu tragen. Und das würde er verlangen. Ja. Es ist ja auch verrückt. Es ist ja auch Wahnsinn, wenn man dann so jung ist und der erste Freund und schwanger und dann gleich heiraten. So der gesunde Menschenverstand sagt ja auch bloß nicht. Ja. Bloß nicht. Und das ist eben halt so das Ding. Und ich weiß auch generell jetzt, was soll ich mit dieser Schwangerschaft machen? Also was meinst du denn, wie er reagiert, wenn er das erfährt? Er wird ausrasten. Aber er ist ja genauso schuld daran wie du. Aber er wird ausrasten. Er wird wirklich ausrasten. Er wird, ich weiß nicht, ich glaube, er wird erstmal alles um sich herum auseinandernehmen und danach wird er bei mir total ausrasten. Ich weiß nicht, was er machen würde. Hast du Angst, dass er gewalttätig würde dir gegenüber? Eigentlich, er ist es bis jetzt noch nicht geworden. Wirklich ja. nicht. Also er ist bis jetzt wirklich noch nicht gewalttätig geworden gegenüber mir. Aber das ist ja eine Extremsituation dann. Genau, es ist für ihn eine extreme Situation. Also du bist ja nicht sicher, was dann passiert. Genau. Mhm. Natürlich, bei meinen Eltern ist das eine ganz andere Sache. Was würden die, sagen wir es doch jetzt mal, was würden die sagen, wenn die es jetzt erfahren? Gar nichts mehr sagen. Also mein Vater wird mich umbringen. Er wird mich einfach umbringen. Du meinst das jetzt wirklich eher ehrlich und ernst? Er würde dich umbringen? Ja, also mein Vater wird mich umbringen. Er wird nicht nur mich umbringen, er wird das Kind umbringen und meinen Freund auch umbringen. Also so ernst ist die Lage. Der würde dich nicht nur rausschmeißen, sondern du hättest wirklich Angst um Leib und Leben. Ja. Hm. Und ich weiß aber nicht, ob ich das übers Herz bringe, eben halt ein Lebewesen. Also es ist ja mein Kind, ist ja in meinem Bauch drin. Mhm. Ob ich es schaffe, eben halt das wegzumachen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Mhm. Du hast ja jetzt wahrscheinlich in den letzten Tagen, seitdem du es weißt, über nichts anderes nachgedacht. Ja. Wohin geht denn so die Tendenz eher dann zu dem Kind, so wie du es gerade gesagt hast? Es geht, ich sag mal, ist natürlich, ich denke nach, das Kind zu behalten. Aber dann frage ich mich, was bringt es das, wenn ich das Kind auf die Welt bringe, sehr wahrscheinlich ins Ausland ziehen muss und dort ganz alleine dastehe mit einem Kind. Und ich fange von ganz vorne an. Ich habe nichts sozusagen, ich habe niemanden um mich herum. Selbst im Ausland müsste ich Angst haben, dass mich irgendjemand findet. Mhm. Und dass nicht nur ich, sondern auch das Kind mit umgebracht werde. Mhm. Du könntest auch in deiner Mutter keine Verbündete finden. Nein. Hast du noch Brüder und Schwestern? Ja. Wie viel? Ich habe 2 große Brüder und eine kleine Schwester. Wie alt ist die Schwester? Die kleine Schwester ist jetzt 14. Achso, na gut, die ist noch. Aber die Brüder werden dann vermutlich auch alles andere als auf deiner Seite. Und älter. Ja, ich meine, die werden dann auch sehr gegen dich wahrscheinlich. Ja, genau. Hm. Das heißt, wenn du dich für das Kind entscheiden würdest, müsstest du quasi fliehen aus deiner Familie? Ja, nicht nur aus der Familie, ich müsste aus Deutschland. Wo könntest du hinfliehen? Ich wüsste es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wohin ich gehen würde. Was für eine bedrückende Situation. Ja. Bist du noch Schülerin? Eigentlich bleibt mir momentan nur die Option, dieses Kind wegzumachen. Aber es fällt mir eben halt auch schwer. Mhm, ich verstehe. Natürlich. Ich hatte jetzt in den letzten paar Tagen, hatte ich schon angerufen, Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und als ich die Ultraschallbilder gesehen habe, natürlich, dann hat auch mein Herz geklopft. Mhm. Und jetzt auch nicht nur aus Angst, was mache ich jetzt, sondern auch ein bisschen, weil das auch gut tat. Aus Freude. Ja. Das zu sehen, das ist... Auch wenn es ein kleiner Anteil an Freude ist, aber diese Freude ist eigentlich auch da. Aber ich versuche diese Freude eben halt zu unterdrücken, weil ich verbunden mit dieser Freude. Verständlicherweise. Das heißt, du spielst durchaus auch mit dem Gedanken, dass das Kind heimlich abtreiben zu lassen, sodass weder die Familie noch dein Freund davon erfährt. Ja. Hm. Es gibt keinen Vertrauten. Gar kein. Ich könnte mich keiner Freundin von mir anvertrauen, weil es sind alles, also alle Freundinnen, die ich habe, das sind nur Mädchen, die ich aus der Koranschule kenne oder die ich im Bett aus der Moschee kenne. Mhm. Und, also du kommst aus einer sehr streng gläubigen Ecke, höre ich schon. Ja. Ne? Mhm. Ja. Bist du eigentlich noch Schülerin? Ich bin noch Schülerin, arbeite aber auch. Ja. Ja. Mensch, Esra, da musst du aber Nerven haben im Moment. Da musst du Nerven haben. Das ist für mich jetzt auch ganz, ganz, ganz schwer, dir etwas Kluges zu sagen. Natürlich finde ich es furchtbar, wenn jemand gegen seinen Willen abtreibt. Furchtbar. Natürlich finde ich es furchtbar, wenn Mädchen und junge Frauen unterdrückt werden. Da muss man gar nicht drüber reden, denn ihr sollt genauso frei entscheiden wie alle anderen Menschen auch. Allerdings ist mir klar, in welche Situation du kommst, wenn du deinen eigenen Weg gehst. Denn du musst alles aufgeben, du verlierst alles. Du verlierst Heimat und Familie und hast auch zudem auch noch große Angst, dass man dir hinterherkommt und dir was antut. Für mich war es einfach jetzt nur erstmal total toll erleichternd, dass ich erstmal alles jetzt so, ich musste jetzt jemanden drüber reden und deshalb, also ich bin schon froh, wirklich, das, was ich dir anbieten kann, ist, es gibt mittlerweile, da du mit deiner Problematik nicht alleine stehst in Deutschland, es gibt ja immer mehr junge Menschen, die zwischen den Kulturen hängen und in Not geraten, gibt es sehr gute Anlaufstationen und Beratungsstellen, die dann teilweise auch von Menschen muslimischer Herkunft, von Frauen muslimischer Herkunft geleitet werden. Da möchte ich dir gerne eine entsprechende Adresse geben. Da kannst du absolut sicher sein, dass das alles geheim bleibt. Und du kannst mit Frauen reden, die deine Kultur gut kennen, die das alles gut einschätzen können. Und die können dich weitergehend beraten. Die können mehr tun für dich als das, was wir hier tun können. Ja. Das kann ich dir anbieten. Ja, das wäre echt nett. Ansonsten muss ich nochmal sagen, dass mir das total leid tut, in welcher Lage du da drin steckst. Und auch wieder sagen muss, wie schlimm es, was man mit Menschen macht, was man mit jungen Menschen macht. Wenn du frei wärst, könntest du ein freies Leben führen und könntest trotzdem eine fromme Frau sein. Das widerspricht sich ja nicht. Ich meine, ich bin eigentlich eine sehr, sehr selbstbewusste Frau. Das merke ich. Du mit deinen 18 Jahren und in der Situation sprichst du sehr klar. Und das habe ich gerade schon gemerkt. Also ich bin schon sehr tough. Aber so bin ich, wenn ich alleine bin. Und, ich wundere mich auch darüber, wenn du so gar keine Freundin hast, die so ein bisschen in deine Richtung ticken, wie kommst du überhaupt auf so eine Haltung, so eine doch moderne und selbstbewusste Haltung? Ich sag mal so, also ich habe schon sehr viel des Westlichen gesehen. Mhm. Mein Vater ist jetzt nicht so, dass er kaum ein Wort Deutsch spricht, also mein Vater spricht fließend Deutsch, wirklich fließend. Meine Mutter ebenso. Und bei mir, ich denke, es ist einfach nur so, dass ich mir immer gesagt habe, ich will nicht so leben. Mhm. Ich will einfach nicht so leben. Und alles, wie meine Familie gelebt hat, ich habe das zwar mitgemacht, aber nicht mitgelebt. Mhm. Das heißt, du hast so eine innere Opposition aufgebaut. Ja, ohne also ich lebe irgendwie mein eigenes Leben, ohne dass irgendjemand daran teilnimmt. Ich lebe so mein Leben oder ich bin so, wie ich auch gerne eigentlich wäre. Du hast gerade gesagt, du hast auch schon so ein paar Sachen gemacht, die deine Familie nicht wissen darf. Was sind das für Sachen? Boah, ich bin nachts abgehauen aus dem Fenster. Ich war auch mal feiern gewesen. Ich wollte einfach, auch wenn ich alleine gegangen bin. Ich habe mich auch damals mit Jungs getroffen, aber auch wenn das nicht in einer Beziehung war, ich bin jetzt mit meinem Freund zusammen, mit dem zum Beispiel, dass ich mit ihm geschlafen habe, aber ich meine, wir haben das zwar mit diesen, also bei uns ist das ja sowas wie bei euch der Priester, mit dem haben wir das zwar segnen lassen, aber normalerweise wäre das von unseren Eltern aus auch nicht erlaubt gewesen. Also, ich höre schon, du bist, wie gesagt, mit 18 schon eine sehr selbstbewusste Frau. Und ich würde dir so von Herzen wünschen, dass du deinen eigenen Weg gehen kannst und dass man deiner Seele keinen Schaden antut. Ich wünsche es dir so von Herzen, Esra. Ja, danke dir. Ja, jetzt legst du auf und mein Psychologe, der Inga, ruft dich nochmal an wegen der gerade besagten Anlaufstellen. Okay. Alles Liebe und alles Gute von ganzem Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt sage ich euch noch ganz kurz unser Thema. Übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema: Dieser Job hat mich kaputt gemacht. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die einen extrem belastenden Job hatten und es nicht mehr ausgehalten haben. die durch ihren Job schwer erkrankt sind oder die einen schweren Arbeitsunfall hatten. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Morgen wieder Freithemennacht, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und um 1 sind wir hier, 1 live und WDR Fernsehen. Und heute in der Technik war Katrin Benig. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.